Tante Anna sehe, dann muss ich immer lachen. Sie geht modern von Kopf bis Zeh und macht die tollsten Sachen. Sie trägt zum grünen Abendkleid einen Hut mit roter Feder. Und wer sie sieht, der weiß Bescheid und ruft sofort ein jeder. Tante Anna, Tante Anna, du bist die schönste Frau der Welt, so wie du gebaut bist. Tante Anna, Tante Anna, du bist die Frau, die mir gefällt. Wer putzt die Zähne mit Porvin? Tante Anna. Wer trinkt zum Frühstück Glycerin? Tante Anna. Wer putzt die Schuhe mit Odol? Tante Anna. Wer parfümiert sich mit Benzol? Tante Anna. Tante Anna. Tante Anna. Du bist die schönste Frau der Welt, so wie du gebaut bist. Tante Anna. Tante Anna. Du bist die Frau, die mir gefällt. Wer hat noch keinen Mann geküsst? Tante Anna. Wer weiß noch nicht, was Liebe ist? Tante Anna. Doch solltest du als Jungfrau sterben? Tante Anna. Dann lass mich dein Vermögen erben. Tante Anna. Tante Anna. Tante Anna. Du bist die schönste Frau der Welt, so wie du gebaut bist. Tante Anna. Tante Anna. Du bist die Frau, die mir gefällt. Wer lutscht im Winter Speiseeis? Tante Anna. Wer isst im Sommer heißen Reis? Tante Anna. Wer ruft im Herbst, der Lenz ist da? Tante Anna. Und schielt dann nach dem Opapa? Tante Anna. Tante Anna, Tante Anna, du bist die schönste Frau der Welt. Tante Anna, Tante Anna, du bist die Frau, die mir gefällt. Tante Anna, Tante Anna, du bist die schönste Frau der Welt. Tante Anna, Tante Anna, du bist die Frau, die mir gefällt.